Feind im Herrn! Kein Gott stelle sich entgegen! Kein Mensch konnte sich erwehren! Wir belegen uns nie und zu Land und auf See. Mit sieben Zernacht durch die Toren des Schlafs. Ob in Hitzeln, Eis, halten wir Blut und Schweiß. In eisernen Reisen, der Mond wird unser sein. Halte nicht ein, denn der Mond wird unser sein. Halte nicht ein, denn der Mond wird unser sein. Männer, die treu sind und verwegen, die kennen keine, die das Herz. Die stellen sich jedem Feind entgegen, selbst auf den größten Übermacht. Auf den schwierigsten Weg gegen die halbe Welt. Mit Schwarz und in Grau, für Familie und Gau. Abgeliebt und gehasst, ohne Furcht, ohne Herz. Wir hielten die Eisen, der Mond wird unser sein. Halte nicht ein, denn der Mond wird unser sein. Halte nicht ein, denn der Mond wird unser sein. Halte nicht ein, denn der Mond wird unser sein.